Johannes Kapitel 12. 6 Tage vor Ostern kam Jesus gen Bethanien, da Lazarus war, der Verstorbene, welchen Jesus auferwecket hatte von den Toten. Daselbst machten sie ihm ein Abendmahl, und Martha dienete. Lazarus aber war der einer, die mit ihm zu Tische saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von ungefälschter, köstlicher Narde und salbete die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber ward voll vom Geruch der Salbe. Da sprach seiner Jünger einer, Judas, Simons Sohn, Ischariot, der ihn hernach verriet, warum ist diese Salbe nicht verkauft um 300 Groschen und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, dass er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb und hatte den Beutel und trug, was gegeben ward. Da sprach Jesus, lass sie mit Frieden, solches hat sie behalten zum Tage meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr viel Volks der Juden, dass er da selbst war, und kamen nicht um Jesu Willen allein, sondern dass sie auch Lazarus sehen, welchen er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester trachteten danach, dass sie auch Lazarus töteten. Denn um seinetwillen gingen viel Juden hin und glaubten an Jesum. Des andern Tages viel Volks, das aufs Fest kommen war, da es hörete, dass Jesus kommt gen Jerusalem, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobet sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, ein König von Israel. Jesus aber überkam ein Eselein und ritt darauf, wie denn geschrieben stehet, Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt reitend auf einem Eselsfüllen. Solches aber verstunden seine Jünger zuvor nicht, sondern da Jesus verklärt ward, da dachten sie daran, dass solches war von ihm geschrieben, und sie solches ihm getan hatten. Das Volk aber, das mit ihm war, da er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmete die Tat. Darum ging ihm auch das Volk entgegen, da sie höreten, er hätte solches Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr sehet, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkommen waren, dass sie anbeteten auf das Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesum gerne sehen. Philippus kommt und sagt's Andreas, und Philippus und Andreas sagten's weiter Jesu. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist kommen, dass des Menschen Sohn verklärt werde. Wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt's alleine. Wo es aber erstirbt, so bringt's viele Früchte. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasset, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübet, und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde kommen. Vater, verkläre deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich hab ihn verkläret und will ihn abermal verklären. Da sprach das Volk, das dabei stund und zuhörete, es donnerte. Die anderen sprachen, es redet ein Engel mit ihm. Jesus antwortete und sprach, »Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt gehet das Gericht über die Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen.« Das sagte er aber, zu deuten, welches Todes er sterben würde. Da antwortete ihm das Volk, »Wir haben gehöret im Gesetz, dass Christus ewiglich bleibe.« Und wie sagst du denn, des Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, dieweil ihr das Licht habt, dass euch die Finsternisse nicht überfallen. Wer in Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingehet. Glaubet an das Licht, dieweil ihr's habt, auf dass ihr des Lichtes Kinder seid. Solches redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Und ob er wohl solche Zeichen vor ihnen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Auf das erfüllet würde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagt, Herr, wer glaubet unserem Predigen, und wem ist der Arm des Herrn offenbaret? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja sagt abermal, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstocket, dass sie mit den Augen nicht sehen, noch mit dem Herzen vernehmen, und sich bekehren, und ich ihnen hülfe. Solches sagte Jesaja, da er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm. Doch der Obersten glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, dass sie nicht in den Bann getan würden. Denn sie hatten lieber die Ehre bei den Menschen, denn die Ehre bei Gott. Jesus aber rief und sprach, »Wer an mich glaubet, der glaubet nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich siehet, der siehet den, der mich gesandt hat. Ich bin kommen in die Welt, ein Licht, auf das, wer an mich glaubet, nicht in Finsternis bleibe. Und wer meine Worte höret und glaubet nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht kommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt selig mache. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon, der ihn richtet. Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht von mir selber geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich also, wie mir der Vater gegeben hat.«